7:11 Uhr. Die ersten Fans dürften ja bereits auf ihren Campingstühlchen Platz genommen haben. George Clooney ist im Anflug, auch Kristen Stewart, Juliette Binoche, Isabelle Huppert. Alle sind sie im Landeanflug und wieder mal takelt sich ja das kleine Örtchen Cannes zur Welthauptstadt des Kinos auf. Eröffnet werden die 69. Filmfestspiele mit Woody Allens neuem Film Café Society. Und Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, ist natürlich schon in Cannes. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfters miteinander gesprochen, wenn es um das deutsche Kino ging. Dann gab es immer einen großen Seufzer und meistens keine erfreulichen Meldungen. Aber dieses Jahr ist es ganz anders. 6 Jahre in Folge seit Michael Haneckes Film Das Weiße Band 2009 ja die Goldene Palme gewonnen hat. Kein deutscher Film im Wettbewerb. Und nun, heute ist es anders. Kriegen Sie da richtig gute Laune? Ja, natürlich. Ich kam mir ja immer vor wie eine Schallplatte mit Sprung, wenn man von den langen Gesichtern der deutschen Filmbranche erzählen musste. Und ich finde es wirklich ein schönes Zeichen, dass hier die Berliner Regisseurin Made Ade, die eine ganz eigensinnige Filmemacherin ist, hier in Cannes im Wettbewerb vertreten ist. Sie hat erst 2 Filme gedreht, damit aber schon für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sie ist eine sehr präzise und kluge Beobachterin. Also in alle anderen ging es ja um ein Berliner Paar, das während der Ferien die Geschlechterrollen neu ausloten musste. Also wie männlich darf ein Mann sein, wie weiblich eine Frau. Und das war ein schönes Generationenporträt der Mit-30er. Und jetzt in Toni Erdmann geht es ja um ein Vater-Tochter-Verhältnis. Und der Loser-Vater muss die Gunst seiner erfolgreichen Tochter zurückzuerobern. Und es ist einfach so, dass Maren Ade auch so einen Hang für absurde und peinliche Situationen hat und trotzdem ihre Figuren nie dabei vorführt. Also ich bin richtig gespannt und freue mich. Und wie steht Maren Adens Film im Vergleich mit den anderen da, im Wettbewerb ja vor allem? Ja, jetzt müssen wir die Zahlen sprechen lassen, das ist ganz interessant. Also 21 Filme nehmen am Rennen um die Goldene Palme teil und Maren Ade ist die einzige, die zum ersten Mal überhaupt in Cannes am Start ist. Es gibt 3 weitere Regisseure im Wettbewerb, die hatten allerdings schon einmal Filme in den Nebensektionen von Cannes und das heißt, bei den 17 verbleibenden Namen handelt es sich also wirklich um die üblichen Verdächtigen, um die Stammgäste, die mit dem Festival altern. Also das ist der Brite Ken Loach, der Spanier Pedro Almodóvar, die Brüder Dardenne, der US-Independent-Filmer Jim Jarmusch. Und weil es eben immer die gleichen Alten sind, wurde auch so ein bisschen im Vorfeld Kritik laut. Man könnte doch, man kann auch mehr auf Entdeckungsreise gehen. Und da hat der künstlerische Leiter Thierry Frémaux mit einem seltsamen Vergleich gekontert. Man müsse sein Festival mit dem Louvre vergleichen. Und vom Louvre würde man doch auch nicht verlangen, dass man die Mona Lisa abhängen würde, um sich neu zu erfinden. Ja, so ist Cannes. Mit musealem Charakter, empfinden Sie das auch so? Naja, es ist natürlich schon so, dass Cannes denkt, ach, wir sind das Maß aller Dinge. Wer hier läuft, der hat es geschafft, der ist sozusagen im filmischen Adelsstand. Und ich finde das auch ganz bemerkenswert. Ich meine, alle anderen von Maren Ade, die in Berlin im Wettbewerb hat den Silbernen Bären gewonnen. Das wird aber von Thierry Frémaux nicht erwähnt, sondern er sagt eben, das ist hier seine Entdeckung. Und das passt alles so zum Habitus. Also Cannes ist sicher nach wie vor das wichtigste Filmfestival, aber das spielt man eben auch so mit einer gewissen arroganten Attitüde aus. Dazu gehört eben der Smoking- und Abendgarderobenzwang. Es darf keine Selfies am roten Teppich geben. Ja, und Twitter-Nachrichten nach den Filmen findet man hier natürlich völlig unangemessen. Wenn Sie jetzt das Programm querlesen, können Sie da ja, Tendenzen, Themen klar machen, die so rausragen? L'amour, l'amour, l'amour. Also es ist wirklich die Liebe und die Leidenschaft, das Begehren. Also Isabelle Huppert geht bei dem Holländer Paul Verhoeven entdeckt die Abgründe ihres Begehrens. Juliette Binoche feiert in einem französischen Wettbewerbsfilm Malut die romantische Liebe des 19. Jahrhunderts. Ja, und natürlich wird es auch ein bisschen um soziale Themen gehen, weil bei Ken Loach und die Brüder Dardenne, die erkunden ja schon immer auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihren Ländern. Ich höre jetzt ein bisschen Kritik schon raus über Cannes, aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Sie möchten doch jetzt überhaupt nirgendwo lieber sein als dort, oder? Nee, das stimmt natürlich. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Natürlich bin ich gespannt, was die großen Autorenfirmen noch zu bieten haben. Also kann Pedro Almodóvar seinem exzentrischen Frauenuniversum eine neue Facette hinzufügen? Oder was hat der philosophierende Busfahrer von Jim Jarmusch neuem Film über Amerika kurz vor den Wahlen zu sagen, ne? Aber jetzt geht es ja gleich erstmal nach Hollywood. Café Society von Woody Allen macht den Auftakt. Gleich ist die Pressevorführung. Und dann finde ich mich schon im Hollywood der 30er Jahre wieder in der Traumfabrik. Und gestern Abend bin ich hier auch entlang gegangen, schon am Festival Palais. Da waren schon die ganzen Fans mit ihren Campingstühlchen und Leitern. Und natürlich teile ich ihre Begeisterung. Und ich habe wenigstens noch das Glück, ins Kino hineingehen zu dürfen und die Filme richtig zu sehen. Beneidenswert. Vielen Dank, Anke Lewicke in Cannes. Dort beginnen heute die Filmfestspiele. 7:17 Uhr, die schottische Rockband Travis, 3 Miles High.